Die jüdische Lehre. Erstens der Talmud. Es ist nicht richtig, die Judenfrage lediglich als religiöse Streitigkeit aufzufassen. Und nichts ist so irreführend wie die Gegenüberstellung von Juden und Christen. Immerhin bilden die religiösen Lehren der Juden ein so entscheidendes Merkmal, dass ohne ihre Kenntnis eine richtige Beurteilung des jüdischen Wesens nicht möglich ist. Ja, es darf behauptet werden, wer nicht mindestens eine ungefähre Vorstellung von dem eigenartigen Charakter der jüdischen Lehren besitzt, kann den Juden überhaupt nie verstehen. Denn hier in diesen vor den anderen Völkern verborgen gehaltenen Lehren und Gesetzen gibt sich der Jude völlig in der Echtheit seines Wesens und ermöglicht uns dadurch einen Einblick in sein Innerstes. Die Allgemeine Zeitung des Judentums Nummer 45 von 1907 versichert, dass der Talmud die jüdische Psyche ebenso scharf wie treffend charakterisiert. Der Talmud entstand aus den Aufzeichnungen der Rabbiner in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Er enthält in seinem ursprünglichen Teile der Mishnah die Wiedergabe der alten jüdischen Überlieferung, im späteren Teile der Gemara die Vervollständigung, Erklärung und Erweiterung dieser Überlieferungen. Das Ganze heißt Talmud, das ist Lehrbuch. Bei der Erklärung der Gemara gingen die Schulen von Babylon und diejenigen von Palästina ihren eigenen, voneinander unabhängigen Weg. Es entstanden also zwei Gemaren, eine babylonische und eine palästinische, jerusalemische, und damit auch zwei Talmude. Im Abendlande ist jedoch nur der babylonische Talmud zu größerem Ansehen gelangt, und man meint stets diesen, wenn man vom Talmud schlechtweg spricht. Die Mishnah besteht aus 63 Traktaten, die in 6 Ordnungen eingereiht sind. Die Traktate zerfallen wieder in Kapitel und Paragraphen. Vollendet wurde die Mishnah um 200 nach Christus, die jerusalemische Gemara um 400, die babylonische etwa um 500 nach Christus. Aber auch nach dieser Zeit ist noch vieles andere in den Talmud gekommen. Die Rabbiner zu jener Zeit zeichneten sich keineswegs durch ein hohes Maß von Bildung aus, und so ist der Talmud ein Sammelsurium von verstiegenen kleinlichen Gesetzen, abgeschmackten Märchen und sinnlosen Auslegungen, in die sich nur hier und da einmal ein moralisierendes Geschichtchen verirrt hat. Jeder Rabbi beanspruchte übrigens Unfehlbarkeit, und jede von ihm erfundene Geschichte musste als heilige Überlieferung in die Schriften aufgenommen werden. Es ist viel Spreu in diesen umfangreichen Büchern, und die wenigen Körner, die man darin findet, sind ganz eigentümlicher Art. Die harmlosen Erzählungen, Geschichten und Sprüche, die der Talmud enthält, sind für seine Beurteilung ohne Belang, denn sie bieten nichts anderes, als dass zu damaliger Zeit sich ungleich besser in den Literaturen und den mündlichen Überlieferungen anderer Völker vorfand. Nur durch einen Umstand unterscheidet sich der Talmud von allen Geisteserzeugnissen aus jener Zeit, weshalb man hierin mit Recht das spezifisch Jüdische suchen muss. Durch den völligen Mangel eines geläuterten sittlichen Bewusstseins. Der im Grunde unsittliche Charakter dieser jüdischen Lehre nimmt seinen Ausgangspunkt von einer auf Wortklauberei beruhenden Auslegung alter Vorschriften. Alles, was die mosaischen Gesetze als Pflicht gegen den Menschen gebieten, bezieht der Jude nicht auf das Menschentum in seiner Gesamtheit, sondern immer nur auf den Nächsten, das heißt auf den Stammesangehörigen, den Juden. Es wird immer nur geboten, dem Nächsten sollst du das und das tun oder nicht tun. Die anderen sind ausgeschlossen, setzen die klugen Rabbiner wiederholt hinzu. Ja, sie gingen noch einen Schritt weiter. Sie sagten, da in der Schrift ausdrücklich betont ist, dass man nur am Nächsten das und das nicht tun dürfe, so ist damit zugleich gesagt, dass man es an dem Nichtnächsten, an dem Fremden, nicht zum Judenstamme gehörigen tun dürfe, ja tun solle. Wenn es also heißt, an deinem Nächsten sollst du nicht Wucher üben, so ist damit zugleich gesagt und geboten, dass man an dem Fremden Wucher üben solle. Damit hat es aber nicht sein Bewenden. Die Talmud-Rabbiner sprechen den Nichtjuden die Menschenrechte ab und halten selbst Vergehen gegen sie für erlaubt, wenn das den Juden Vorteil bringt. Der materielle Nutzen für Israel ist der oberste Maßstab für die Sittenlehre des Judentums. So kommt der Jude dazu, dem nichtjüdischen Menschen Schaden zuzufügen, wo er nur kann. Mögen andere Völker zu früherer Zeit in ihren Sitten roh und ungeschlacht gewesen sein, das Bewusstsein von Recht und Unrecht, von Gut und Böse war bei ihnen allen vorhanden und das Böse war verachtet und gehasst. Bei keinem noch so rohen Volke des Altertums finden wir eine Vergötterung des Unrechts. Die Tücke zur Tugend zu erheben, blieb dem Judenvolke vorbehalten. Man hört sagen, der Talmud hat keine Gültigkeit mehr für die Juden, die gebildeten Juden haben sich vom Talmud losgesagt und dergleichen mehr. Das ändert an einer Tatsache nichts. Ein Volk, das jemals fähig war, so unsittliche Lehren niederzuschreiben und anzuerkennen, wie sie der Talmud enthält, hat dadurch den Grundzug seines Wesens verraten. Aber auch heutzutage noch wird der Talmud und der moderne Auszug daraus, der Schulchan Aruch, in streng jüdischen Kreisen als bindend für die Glaubens- und Sittenlehre der Juden anerkannt. Alle gegenteiligen Erklärungen einzelner Rabbiner und Judenverteidiger ändern an dieser Tatsache nichts. In den Talmud-Schulen gilt der Talmud als Richtschnur, wie bei den Mohammedanern der Koran. Professor Cohen aus Marburg beschwor am 25. April 1888 vor der Strafkammer in Marburg: Die im Talmud enthaltenen Vorschriften des Glaubens und der Sitte sind für die Juden bindend, sie gelten als Gesetz, Halacha. Am 5. Januar 1893 erklärte der Rabbiner Dr. Fink zu Aurich öffentlich, dass die Lehren des Schulchan Aruch nur so weit für die Juden bindend seien, als sie im Talmud begründet sind. Das Gleiche bestätigen zahlreiche jüdische Gelehrte und Rabbiner sowie jüdische Schriften aus neuester Zeit. Das Reichsgericht, 6. Zivilsenat, hat am 9. September 1891 in einer Ehescheidungsklage in Übereinstimmung mit dem Oberlandesgericht in Stuttgart anerkannt, dass, da die beiden Streitteile Israeliten sind, deshalb das mosaisch-talmudische Eherecht, insbesondere die aus dem 16. Jahrhundert stammende Schulchan Aruch genannte Kodifikation des jüdischen Rechtes, speziell deren die eherechtlichen Normen enthaltenen Teil, der sogenannte Eben Haeser, der Entscheidung zugrunde gelegt werden müsse. In der Berliner Juristischen Wochenschrift vom 28. Dezember 1891 ausführlich behandelt. Andere Tatsachen bestätigen, dass die Juden noch heute den Schulchan Aruch als vollgültiges Gesetzbuch anerkennen, ihn jedoch vor der Öffentlichkeit verleugnen. Eine Aufklärung der Völker über die rabbinischen Schriften haben die Juden oft zu hintertreiben versucht. Als der Orientalist Eisenmenger um 1700 sein entdecktes Judentum mit vielen Tausenden von übersetzten bösen Stellen aus der jüdischen Literatur herausgegeben im Begriffe stand, verwickelten ihn die Juden zuerst in einen Prozess, verursachten dadurch die Konfiskation seiner Schrift und boten ihm, nachdem die Konfiskation wieder aufgehoben worden war, 12.000 Gulden, zu damaliger Zeit eine sehr große Summe, wenn er seine Schrift nicht mehr drucken lassen werde. Die schon gedruckten Exemplare aber wollte die Judenschaft alle käuflich erwerben und vernichten. Eisenmenger wies dieses Angebot zurück. Darauf setzten die Juden die Konfiszierung der 1700 gedruckten zwei dicken Bände in Wien beim Kaiser durch. Nach Eisenmengers Tode ließ aber König Friedrich I. von Preußen das umfangreiche Werk 1711 in Königsberg auf seine Kosten neu drucken, nachdem zuvor befragte Sachverständige die Gediegenheit der Arbeit rückhaltlos anerkannt hatten.